Marianne lag auf ihrem Bett und betrachtete den Verband, der um ihr Knie gewickelt war und sie beim Gehen behinderte. Juckt. Ihre Wunde juckte und sie überlegte einen Moment, den Verband einfach abzureißen. Marianne, Mrs. Bingle ist eben mit ihrem Automobil fortgefahren. Und? Also, sie schien irgendwie verwirrt. Und als sie ihr Zimmer verließ, da schloss sie es nicht ab, so wie sonst immer. Du willst doch nicht etwa in ihrem Zimmer rumschnüffeln. Nein, das würde ich mich nie trauen. Aber ich dachte, ich meine, das wäre doch die Gelegenheit. Das kann ich doch nicht machen. Wenn sie mich erwischt, dann werde ich rausgeworfen. Und stell dir mal meine Eltern vor, die wären maßlos enttäuscht. Ich würde auch vor dem Zimmer Wache halten. Meinst du wirklich? Ich weiß nicht. Na gut, aber du gibst mir sofort ein Zeichen, wenn jemand kommt. Ja, natürlich. Ich bleibe hier an der Treppe stehen. Da sehe ich gleich, wenn sie zurückkommt. In Ordnung. Oh, die Tür ist tatsächlich nicht abgeschlossen. Na, hab ich doch gesagt. Puh, Mrs. Bingle könnte aber mal wieder lüften. Oh mein Gott, wieso habe ich mich dazu überreden lassen? Hier liegt nirgends ein Staubkorn. Hoffentlich hinterlasse ich keine Spuren. Und was für ein riesiger Bücherschrank. Wie soll ich hier etwas finden, was uns hilft? Mal sehen. Schulbücher, Mathematik, Geografie. Das bringt doch alles nichts. Was ist das? Selbstgebundene Bücher? Das ist ja ein Tagebuch. 1904 bis 1905. Dann könnte das nächste Buch... Ja, 1906 bis 1907. Das nehme ich mit. Hoffentlich merkt sie es nicht. Was ist das? Das kommt aus dem Schrank. Gerettet.